Worin besteht die Seele der Kirche? Die Seele der Kirche besteht in dem, was sie an innerlichem und geistigem besitzt. Das sind der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, die Gaben der Gnade und des Heiligen Geistes und alle himmlischen Schätze, welche ihr durch die Verdienste Christi, des Erlösers und der Heiligen zugeflossen sind. Die übernatürlichen Güter, geistigen Güter, die göttlichen Tugenden in erster Linie, dann alles, was mit der Gnade zusammenhängt, alle übernatürlichen Tugenden, Gaben des Heiligen Geistes und die Verdienste Jesu Christi und der Heiligen, der Schatz der Verdienste, mit dem die Kirche ja auch sehr freizügig umgegangen ist, zum Beispiel mit den Ablässen, um sie diese Verdienste reichlicher den Seelen ihrer Kinder zuzuwenden.